caravans, hunting home for happiness. We were young. Potted History heißt dieser Song, die Musik komponierte Hugh Hopper, den Text schrieb Sterling Bennett. Die historischen Ereignisse, an die da erinnert wird, sind so etwas wie der Schöpfungsmythos der sogenannten Canterbury-Szene, einer Gruppe von Musikern, die 1962-63 in der englischen Stadt Canterbury zusammenfanden. Erwähnt wird in dem Song die Band Wild Flowers, sozusagen die Keimzelle aller späteren Gewächse. Draußen, heißt es im Song, an der Küste von Kent blühten die wilden Blumen, es war die Zeit eines neuen Anfangs von offenen Himmeln. Im Text werden dann auch der Einfluss von William S. Burroughs und der Dada-Bewegung auf die Teenager in Erinnerung gerufen oder die Zeit, als Soft Machine 1967 im Süden Frankreichs die Musik zu einem Schauspiel von Pablo Picasso machten. Die Stimme, die nostalgische Potted History sang, haben alle Liebhaber der Canterbury-Szene sofort erkannt. Richard Sinclairs Gesang hat viele Songs von Caravan beseelt. Der Charme der Band Hatfield and the North wäre ohne ihn ein anderer gewesen und auch heute noch ist Richard Sinclair musikalisch aktiv. Diese Version von Potted History wurde 1983 aufgenommen. Eigentlich wollten Hugh Hopper und Richard Sinclair an dem Demo noch weiterarbeiten, aber dann machte das kleine Label, das die Platte herausbringen sollte, pleite. Wenigstens die Demos sind 12 Jahre später erschienen auf der CD Somewhere in France. Um Musik mit Wurzeln in Canterbury geht's noch bis 3 Uhr hier im Soundcheck vom Deutschlandfunk. Looking by the door without a sign of warning. not an angry gesture did it make, just quite unnerving. Die Gruppen Soft Machine und Caravan sind wohl die bekanntesten Bands aus der sogenannten Canterbury-Szene. Einige Musiker waren später auch als Solisten erfolgreich, Robert Wyatt oder Kevin Ayers zum Beispiel, und fast alle machen bis auf den heutigen Tag interessante Musik. Nur leider erfährt man davon in der hiesigen Rockpresse kaum etwas. Das waren gerade die beiden Ex-Soft Machinisten Hugh Hopper und Robert Wyatt. Was a Friend heißt der Song. Der Text von Robert Wyatt beschreibt eine geisterhafte Erscheinung an der Tür. Weder freundlich noch feindlich ist sie gesonnen, bewegungslos steht sie einfach da. Erinnerungen an eine Person werden wachgerufen, nach einem Streit hatte man sich lange nicht gesehen, und der Held des Songs fühlt sich unruhig und schämt sich seiner Ängste. Die letzte Strophe dreht sich um seine Gedanken, nachdem er aus diesem Geistertraum erwacht ist. Plötzlich war es weg, ich wachte auf und fühlte mich dumm. Keiner sonst war schon auf, es war fast Morgengrauen und ich stand leise auf, um den Morgentee aufzusetzen. Was für ein alberner Traum. In Wirklichkeit wäre das anders gelaufen. Alte Wunden heilen, verblassende Narben tun nicht weh, sie jucken nur ab und zu. Uns wird vergeben, es ist lange her. Soweit Robert White in dem Song Was a Friend. Zu hören war die Version von Hugh Hopper und Robert White. Sie erschien im Jahr 2000 auf dem Hopper-Album Parabolic Versions. When you're love. zwei Songs der Canterbury Band The Happy Accidents. When Your Love Falls Down heißt der erste Song und gerade eben das war eine Nummer, die sie Frankenstein nannten. The Happy Accidents gehen unter anderem auf die Initiative eines früheren Mitglieds der Mutter aller Canterbury Bands zurück. Graham Flight hatte Mitte der 60er Jahre bei den Wildflowers gesungen und Mundharmonika gespielt. Bei den Happy Accidents spielt er Keyboards oder Gitarre und er komponiert. Einen feinen Sinn für Ironie und Humor haben The Happy Accidents mit vielen anderen Canterbury-Bands gemeinsam, sei es bei Namensgebung oder bei Songtiteln oder in der Musik selber. Ich habe The Happy Accidents erst Anfang der Woche entdeckt, eine klasse Band. Die Sängerin der Band heißt übrigens Mavany Cunningham. Die zwei bisher unveröffentlichten Stücke der Happy Accidents wurden im Jahr 2000 aufgenommen. Sie finden sich auf einer 3-CD-Anthologie zur Canterbury-Szene. Die Sammlung heißt genauso wie die heutige Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk, Canterbury Tales. Hier ist die Mutter aller Canterbury-Bands, The Wildflowers, mit Robert Wyatt als Sänger. Wildflowers im Frühjahr 1966 mit einer der ersten Versionen des Hugh Hopper Songs Memories. Robert Wyatt sang ihn gerade und auch später bei Soft Machine und während seiner Solokarriere hat er den Song wieder neu aufgenommen. Der Begriff Evergreen fällt mir bei diesem Lied ein. Bill Laswells Material haben Anfang der 80er Jahre in den USA eine bemerkenswerte Version davon aufgenommen, mit einer jungen, damals noch unbekannten Whitney Houston als Sängerin und mit Archie Shepp, der spielte am Ende des Songs ein majestätisch freies Saxophon-Solo. Um Musik aus der sogenannten Canterbury-Szene geht's heute Nacht in dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk. Hier sind Caravan am 31. Dezember 1968 in einem Studio der Londoner Kollegen von der BBC. Nor is the face Pye Hastings Gitarre und Gesang, Dave Sinclair Keyboards, Richard Sinclair Bass und Leadgesang, Richard Coughlin Drums. Sie spielten einen Song vom ersten Caravan-Album, es erschien 1968, hieß so wie die Band und der Song trägt den Titel Place of My Own. Diese Version ist allerdings nicht die LP-Version, sondern eine rare Aufnahme der BBC. Sie erschien mit 7 weiteren BBC-Perlen in diesem Jahr. Im Laden wird man die Platte aber vergeblich suchen, sie ist nur über den Caravan Fanclub zu beziehen. Ein Blick ins Internet sollte die nötige Adresse schnell zutage fördern. Hier ist die Band Soft Machine mit Robert Wyatt, Schlagzeug und Gesang, Mike Ratledge, Orgel, E-Piano, Hugh Hopper, Bass, Elton Dean, Saxophon und Lynn Dobson, Saxophon. Es ist der 4. Januar 1970, die Band spielt in der Fairfield Hall in Croydon. Das tut sie im Moment nicht, weil die CD nicht startet. Also machen wir ein Alternativprogramm. Wir suchen einen längeren Track der Band Caravan. Und zwar 1971 spielten sie für die BBC eine längere Version des alten Soft Machine-Titels Reeling, Squealing, Dealing, gesungen im Original von Kevin Ayers und Soft Machine. Hier sind Caravan 1971. Your simple ways, you're safely tumbling. happy. Doesn't mean a thing. It's only doesn't mean a thing. Das war noch einmal Caravan live bei der BBC, diesmal anno 1971 mit einer speziellen Version der alten Soft Machine Kevin Ayers Nummer Feeling Reeling Squealing. Nachfolger von Kevin Ayers bei Soft Machine wurde 1969 Hugh Hopper. Die tiefen, manchmal gitarrenartig verzerrten Töne bei dieser Ausgabe von Soft Machine kamen von ihm. Hugh Hoppers Markenzeichen war zunächst einmal sein Fuzz-Bass. Auch als Komponist trug er zum Repertoire der Band bei. Hugh Hopper betätigt sich heutzutage in einer Vielzahl von Bands und Projekten, zwischen Hardcore, Free Metal und zarten Songs mit dem typischen Canterbury-Duft. Dabei kommen seine Mitmusiker und Musikerinnen inzwischen ganz woanders her, aus den USA, Belgien oder Japan zum Beispiel. Fred Chaloner, Elaine DiFalco und Tucker Martin kommen zum Beispiel aus den USA. Zusammen mit Hugh Hopper haben sie die Band Hugh Score gegründet. Snow will come to play. Zwei Bands mit Musikern, die zur Canterbury-Szene gehören. Zunächst der Ex-Soft-Maschinist Hugh Hopper mit US-amerikanischen Freunden. Hugh Score heißt die Band. November, der Song. Veröffentlicht wurde er 1999 auf dem dritten Hugh Score-Album Delta Flora. Der Trommler der zweiten Band hat in den 70er Jahren bei Canterbury-Bands wie Hatfield and the North, National Health und bei David Allen's Gong gespielt. Das neu gegründete Power-Trio The Pig Part, der Schweinepart, hört sich nach akuter Sturm- und Drangphase an. Eine tolle Platte. John Greaves, ex-Henry Cow, spielt Bass und Keyboard. Philipp, Marcel Jung, Gitarre, Keyboards. Und Pip Heil eben, Drums und auch Keyboards. Die CD heißt The Pig Part und erschien im vergangenen Jahr. Zum Ende der ersten Soundcheck-Stunde mit Musik aus Canterbury gibt's jetzt dann doch Gelegenheit, der Band Soft Machine zu lauschen bei ihrem Konzert in der Fairfield Hall, Croydon. Es ist der 4. Januar. Mike Rattledge, Robert Wyatt, Hugh Hopper, Elton Dean und Lynn Dobson sind auf der Bühne und sie spielen die Robert Wyatt, Mike Rattledge-Komposition Ibu, Anemone and Bear.